Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. Erster Brief an Mrs. Saville, England, St. Petersburg, 11. September. Meine liebe Schwester, es wird dich sicher freuen zu vernehmen, dass ein Wagnis, dem du solche bösen Vorahnungen zudichtetest, ohne Zwischenfälle vonstatten ging. Ich kam gestern hier an. Als erstes will ich, meine liebe Schwester, über mein Wohlergehen und das wachsende Vertrauen in den Erfolg meines Vorhabens beruhigen. Ich befinde mich bereits weit nördlich von London, und beim Herumstreifen in den Straßen Petersburgs fühle ich, wie eine kalte nördliche Brise an meinen Wangen entlangstreift, meine Nerven erquickt und mich in Begeisterung versetzt. Kannst du dies Gefühl verstehen? Dieser leichte Wind, der von den Regionen hergekommen ist, denen ich entgegeneile, gib mir einen Vorgeschmack von jenen eisigen Himmelsstrichen. Dieser verheißungsvolle Wind regt mich zu immer lebhafteren und kühneren Plänen an. Vergeblich versuche ich mir vorzuhalten, dass der Pol, der Sitz der Kälte und Verlassenheit ist, immerwährend stellt er sich meiner Fantasie als eine schöne und entzückende Gegend dar. Dort ist die Sonne ewig sichtbar, Margaret. Ihre flache Scheibe wandert am Rande des Horizontes hin und verbreitet einen nie untergehenden Glanz. Dort, Margaret, wenn ich einiges Vertrauen in die Schilderungen der mir vorangegangenen Seefahrer setzen kann, dort sind Schnee und Frost verbannt. Und während wir über eine ruhige See hinsegeln, werden wir möglicherweise einem Lande zustreben, welches an Wundern und Schönheit jedes übertrifft, das bisher entdeckt wurde. Die Landschaft und die Gewächse sind wahrscheinlich ebenso einzigartig, wie die Himmelskörper es zweifelsohne in ihren unentdeckten Einsamkeiten sind. Was darf man nicht alles von dem Lande des ewigen Lichtes erwarten? Vielleicht gelingt es mir, die wundersame Kraft zu entdecken, die die Magnetnadel anzieht. Vielleicht bestätigt diese Reise tausenderlei Beobachtungen, die in ihren scheinbaren Absonderlichkeiten sich für immer als folgerichtig erweisen werden. Ich werde meinen brennenden Wissensdrang mit dem Anblick eines nie vorher besuchten Erdteiles stillen dürfen und ein Land betreten, das nie zuvor eines Menschen Fuß berührte. All dies verlockt mich und ist stark genug, alle Angst vor Gefahr oder Tod zu bannen und mich zu dieser mühevollen Reise zu bewegen. Begeistert wie ein Junge, der in einem kleinen Boot mit den Feriengespielen eine Entdeckungsfahrt auf einem Heimatflüsschen unternimmt. Wenn auch alle diese Mutmaßungen falsch wären, so kannst du doch nicht den unschätzbaren Segen bestreiten, den ich der ganzen Menschheit bis auf die letzte Generation bringen werde, indem ich in der Nähe des Pols einen Zugang zu den Ländern finde, die man gegenwärtig erst nach vielen Monaten erreichen kann. Oder mich dadurch verdienstlich mache, dass ich das Geheimnis des Magneten lüfte. Eine Entdeckung, welche nur durch eine solche Unternehmung wie die meine geschehen kann. Diese Überlegungen haben die Aufregung, mit der ich meinen Brief begann, vertrieben. Ich spüre jetzt, wie mein Herz von einer himmelsstürmenden Begeisterung erfüllt ist. Denn nichts vermag das Gemüt mehr auf die Bahnen der Erhabenheit zu lenken als ein festes Ziel, ein Punkt, auf den die Seele das geistige Auge richten kann. Dieses heutige Wagnis ist der Lieblingstraum meiner Jugendjahre gewesen. Mit brennendem Eifer habe ich die Berichte über die verschiedenen Reisen verschlungen, die zum nördlichen Pazifik führen sollten, durch die Meere hindurch, welche den Pol umgeben. Du wirst dich erinnern, dass eine Geschichte aller Entdeckungsreisen die ganze Bibliothek unseres guten Onkel Thomas ausmachte. Obgleich meine Erziehung sehr vernachlässigt wurde, habe ich doch immer leidenschaftlich gern gelesen. Tag und Nacht versenkte ich mich in diese Bücher. Je mehr ich mit ihnen vertraut wurde, umso mehr wuchs das Bedauern, das ich schon als Kind darüber empfunden habe, dass mein Onkel mich nicht zur See gehen ließ, ein Verbot, welches mein Vater auf seinem Sterbebett aussprach. Doch alle diese Träume verblassten, als ich mich zum ersten Mal mit den Dichtern befasste, die meine Seele völlig gefangen nahmen und sie in himmlische Sphären versetzten. Ich selber wurde zum Dichter und lebte ein ganzes Jahr im Paradiese meiner eigenen Schöpfungen. Ich bildete mir sogar ein, dass auch ich vielleicht eine Nische in dem Tempel bekommen würde, wo die Namen Homers und Shakespeares eine unsterbliche Weihestätte haben. Du weißt recht gut, dass ich gescheitert bin und wie schwer ich an der Enttäuschung trug. Aber gerade zu jenem Zeitpunkt erbte ich das Vermögen meines Vetters, und meine Gedanken wurden wieder in ihre frühere Richtung gelenkt. 6 Jahre sind verstrichen, seit ich mich zu meiner gegenwärtigen Unternehmung entschied, und ich kann mich selbst heute noch der Stunde entsinnen, in der ich beschloss, mich dieser großen Aufgabe zu widmen. Die Abhärtung meines Körpers bildete den Anfang. Ich begleitete die Walfänger auf ihren verschiedenen Fahrten in den nördlichen Meeren. Ich ertrug aus freien Stücken Kälte, Hunger, Durst und Schlaflosigkeit. Tagsüber war meine Arbeit oft schwerer als die der gewöhnlichen Seeleute. Bei Nacht vertiefte ich mich in das Studium der Mathematik, der Medizin und jener Zweige der Physik, welche von größtem Nutzen für einen Abenteurer zur See sein können. 2-mal heuerte ich als Schiffsmat an und wurde meiner Aufgabe zur größten Zufriedenheit aller gerecht. Ich gebe gern zu, dass ich ziemlich stolz war, als mir mein Kapitän den Rang des 2. an Bord anbot und mich allen Ernstes zu überreden versuchte, bei ihm zu bleiben. So hoch schätzte er mich als Seemann. Und, liebe Margaret, soll es mir nicht gegeben sein, etwas Großes zu leisten? Ich hätte mein Leben in Bequemlichkeit und Luxus verbringen können. Ich habe den Ruhm allen Verlockungen vorgezogen, die der Reichtum mir bot. Oh, dass es doch eine ermutigende Stimme, eine bejahende Antwort für mich gäbe. Mein Mut und mein Entschluss sind fest, aber meine Hoffnungen schwanken und oft bin ich innerlich bedrückt. Ich stehe vor einer langen und schwierigen Reise, deren Erfordernisse meine ganze Kraft in Anspruch nehmen. Nicht nur soll ich die Stimmung der anderen stellen, sondern auch zuweilen meine eigene hochhalten, wenn jene versagen. Fürs Reisen ist dies der günstigste Zeitpunkt in Russland. Mit dem Schlitten fegt man schnell über den Schnee dahin. Es reist sich darin angenehm und meiner Meinung nach wesentlich bequemer als in einer englischen Postkutsche. Die Kälte ist nicht übermäßig hinderlich, wenn man in Pelze eingehüllt ist. Eine Bekleidung, die ich mir auch schon zu eigen gemacht habe. Denn es ist ein großer Unterschied, ob man an Deck auf- und abschreitet oder ob man stundenlang regungslos zusammengekauert sitzt und das Blut durch keinerlei Bewegung daran gehindert wird, buchstäblich in den Adern zu gefrieren. Und es liegt keineswegs in meiner Absicht, mein Leben auf der Poststrecke zwischen St. Petersburg und Archangelsk zu lassen. In 2 bis 3 Wochen werde ich nach der letztgenannten Stadt abreisen und gedenke dort ein Schiff zu mieten, was sich sehr leicht verwirklichen lässt, wenn man dem Eigentümer die Versicherung bezahlt. Ich werde unter den Walfängern so viele Seeleute anheuern, wie ich brauche. Vor Juni werde ich nicht absegeln. Wann ich wiederkehren werde, weiß ich nicht. Ach, liebe Schwester, was soll ich dazu sagen? Wenn ich Erfolg habe, werden viele, viele Monate, vielleicht sogar Jahre vergehen, ehe wir uns beide wiedersehen. Sollte mir kein Erfolg beschieden sein, so siehst du mich entweder bald oder niemals wieder. Lebe wohl, geliebte, liebe Margaret. Gott segne und behüte dich und schütze mich, auf dass ich dir immer von neuem meinen Dank für all deine Liebe und Güte aussprechen kann. Dein, dich herzlich liebender Bruder, Robert Walton.